herzlich willkommen zum Uncast Episode 166. Ja, es wird diesmal etwas kürzer, denke ich, obwohl ein interessantes Thema auf jeden Fall vorhanden ist. Der Vorschlag kam letzte Woche, und zwar wegen Chromebooks. Ja, was bleibt da jetzt noch nach dem Spionageskandal von der Chromebook Faszination, sage ich mal. Und dann natürlich News, und genau deswegen ist es nicht ganz so lange heute, weil, naja, gut, nach der IFA sind die News beschränkt auf irgendwelche Spekulationen, ja, die wirklichen Neuigkeiten sind ja schon vorgestellt worden, auf der IFA sozusagen, und deswegen, ehrlich gesagt, die News die Woche über waren eigentlich hauptsächlich Blabla, ja. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, was Interessantes hier zu finden, ja. Und das schlägt sich natürlich dann nieder. Der Community ging es auch, ja, eher verhalten zu. Und dann bleibt natürlich noch die App der Woche. So, Thema Chromebooks. Ja, was bleibt nach dem Spionageskandal? Ich habe euch ja schon mal brennend euphorisch da drüber erzählt. Ja, über die Chromebooks wollte mir sogar auch schon einer mal zulegen, ja, warum es nicht getan habe, kommt auch noch hier in der Erklärung vor. Ja, Chromebooks, warum oder was spricht für Chromebooks, was spricht gegen Chromebooks? Also ich sag mal so, nach dem Spionageskandal bleibt eben nur noch weniges übrig von der Euphorie, nur noch wenig übrig von der Euphorie, denn die Chromebooks sind dafür gedacht, dass man eben die Daten komplett in der Cloud speichert. Ja, das eine oder andere hat zwar einen Zwischenspeicher, aber generell liegen die Daten ja dann in der Cloud. Speziell natürlich angepasst die Chromebooks für die Google-Applikation, Anwendungen. Ja. Und das kann man sowohl dann eben als Vor- oder als Nachteil bezeichnen. Ja, als Vorteil natürlich ganz klar. Die Apps sind sehr ausgereift, die sind gut, die sind produktiv einsetzbar, ja, und als negativ ist eben dafür dann eben, dass Google eine US-Firma ist und damit entsprechend den sehr zweifelhaften Methoden der US-Regierung unterliegt. Da können die sich nicht wehren. Deutlich hat das zum Beispiel gemacht, dieses fast schon also ich möchte sagen, sensationelle Outing von Marissa Mayer, ehemalig ja bei Google angestellt, jetzt CEO von Yahoo, die ganz klar gesagt hat, entweder arbeitet man mit der NSA zusammen oder man geht ins Gefängnis. So ist die Situation momentan in den USA. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Gut. Die Palette in Deutschland ist ein Grund, warum würde ich mal sagen, Chromebooks vor diesem NSA-Skandal hier auch sehr verhalten gekauft wurden. Ja. Es gab ein Einsteigermodell, das Samsung, nicht der Samsung glaub, Typ 500X, den es in den USA gab, sondern ein 300 irgendwas. Ja, und der war halt wirklich ganz, ganz weit unten. Das war ein besseres Netbook oder eigentlich vergleichbar leistungsmäßig mit einem Netbook. Und das war erstmal zu dem Zeitpunkt natürlich, als die ersten Chromebooks rauskamen, nicht schlimm, weil da war das so okay. Ja, nur das hat dann ewig gedauert, bis das Modell bei uns angeboten wurde und dann kamen in den USA schon die neuen Modelle und das alte war eben überholt und von daher war das eben nicht optimal. Und jetzt ist es sogar noch schlimmer geworden, wenn ich jetzt hier reingucke, ist momentan nur das Acer C7 Chromebook im Angebot. Das könnte natürlich heißen, dass bald auch neue Modelle kommen vom Chromebook nach Deutschland und deswegen hier ein Abverkauf stattgefunden hat. Aber momentan gibt es nur das Acer C7 Chromebook. Ja. Das bietet ein 11,6 Zoll Display und eine HD-Webcam, was immer das auch heißt, Dual-Core Intel Celeron-Prozessor, 3x USB-Anschluss, HDMI-Ausgang und VGA-Ausgang, ein Card-Reader ist integriert für SD-Karten und 2 GB Hauptspeicher, ja, ist kein Versprecher, 320 GB Festplatte eingebaut, ja, und bis zu 4 Stunden Akkulaufzeit. Ja. Und gerade bei, ja, als Goodie übrigens noch 100 GB Google Drive Cloud Storage für 2 Jahre kostenlos dabei. Ja, also viele Vorteile, die eigentlich der Chromebook ursprünglich mal als Hauptattraktion gebracht hat, ist eben in gerade in diesem Modell nicht mehr vorhanden. Beispielsweise die 4 Stunden Akkulaufzeit ist viel zu wenig, ja, viel zu wenig. Also die Chromebooks hatten mal hier Werbung gemacht mit 8 Stunden und so, das ist einfach mit 4 Stunden einfach zu wenig. Weiterhin die Festplatte, 320 GB Festplatte möchte man meinen, ja, ist ja gut, da habe ich ja jede Menge Speicher drauf, gut. Ist aber im Chromebook eben so nicht geplant, ja, dass es als lokaler Speicher benutzt wird. Deswegen war es eigentlich so mit 16 bzw. 32 GB SSD-Speicher. Das war eine gute Lösung. Das war relativ schnell und man hatte eben keine physikalischen Teile, die abgenutzt werden. Und das ist natürlich jetzt hier auch eben hinfällig. Dafür 2 GB Arbeitsspeicher eben nicht ganz so üppig, wobei man das eben fürs Chrome OS durchaus als ausreichend sehen kann. Denn Chrome OS hat eben das Problem, dass es ein im Prinzip ein aufgebohrter Chrome-Browser ist, auf einem Linux-Kernel basierend, dann läuft das Teil und das war's. Ja, also man kann da nicht viel auf der also auf Chrome OS installieren, die Apps eben über Chrome. Und von daher ist man halt auch schon eingeschränkt, deswegen sind die 2 GB auch ausreichend. Ja. Aber das ist eben auch gleich der Nachteil, man kann eben nur browserbasierte Sachen da benutzen, ansonsten ist es Essig und das ist dann eben auch gleich wieder ein Vorteil. Ja, ja, genau. Denn eins von den sinnigsten Sachen ist die Einfachheit. Man hat das Chromebook, da hat man einen Browser und da läuft alles über das Internet, ja, eben alles über die Cloud beispielsweise und damit hat man aber auch ein sicheres System, also sicher in Form von angreifbar, zum Beispiel durch Viren, Malware, ja. Die hätten da gar keinen, die haben grundsätzlich Probleme, da erstmal einen Ansatzpunkt zu finden, ja, weil es kein herkömmliches Betriebssystem ist mit allen möglichen Apps und Erweiterungen und so weiter, sondern es ist einfach der Linux-Kernel und der ist ja recht sicher und von daher kann man da eben auf der sicheren Seite sein, dass da nicht viel passieren kann. Und man kann sich eben auch das System nicht so einfach zerschießen, wie jetzt, wenn man zum Beispiel eine herkömmliche Linux-Installation hat. Ja, da kann man dann eben auch, wenn man sich da nicht auskennt, unter Umständen, ist zwar nicht ganz so einfach, Linux ist sehr, sehr sicher und benutzerfreundlich geworden in den letzten Jahren, aber man kann es auf jeden Fall noch schaffen, ja, sich das System zu zerschießen. Gleichzeitig braucht man sich eben nicht um Updates zu kümmern, ja, oder was für eine Apps, was für App installiert wird oder was für Programme installiert werden und so weiter, was läuft mit wem, welchen Codec brauche ich, alles kann man da vergessen. Auspacken, anschließen, benutzen, fertig. Ja. Die Anwendungsmöglichkeiten werden halt dadurch natürlich eingeschränkt, aber das ist eben der Preis der Sicherheit bei dem Chromebook. Ja. Also von daher, es hört sich erstmal sehr, sehr gut an. Der Preis für so ein Gerät, denkt man, naja, wenn man sich Tablets anguckt, 149 Euro vielleicht. Ja. Leider nicht 249 Euro und das ist auch schon ein guter Preis, die waren schon relativ, die waren auch schon teurer, 399 Euro, der neue, oder was heißt der neue, der etwas bessere, den es in den USA nur gibt, kostet glaube ich um die 399, ja, dann gibt es noch teurere und wenn man sich das eben jetzt anguckt, da kriegt man halt schon einen besseren Notebook dafür, ja. auf dem man dann ein Linux installieren kann, das nicht so viel Ressourcen braucht. Zum Beispiel Peppermint OS 4 würde sich da anbieten. Das ist auch, sagen wir mal, mit der Cloud im Hinterkopf entwickelt worden. Man kann aber alles lokal machen. Ja, man kann da durchaus das System, also das ist ein vollwertiges System, das basiert auf Ubuntu 13.04 und das ist auch kompatibel. Das heißt, man kann da die Programme installieren. Und es hat dann quasi ein vollwertiges System, das man nach Lust und Laune erweitern kann. Und wenn man sich dann eben die Leistungsdaten anguckt von vergleichbaren Notebooks, Laptops in diesem Bereich, da kriegt man dann schon deutlich mehr, beispielsweise 4 GB Hauptspeicher, 500 GB Platte, ja, vielleicht eventuell sogar ein 15 Zoll Bildschirm, ja. Wenn man das natürlich nicht will, geht's auch kleiner, logisch. Und meistens auch statt ein Dual-Core bereits einen i3-Prozessor. Also da würde ich ja vielleicht, sagen wir mal, 299 Euro würde ich da noch investieren und dann kriegt man das schon. Ja. Also von daher kann man durchaus sagen, man ist besser. Man kriegt mehr fürs Geld, wenn man sich einfach ein Einsteigerklasse Notebook holt und dann eben zum Beispiel sowas wie Peppermint OS drauf macht. Muss nicht unbedingt Peppermint OS 4 sein. Man könnte auch Linux Mint drauf machen, wenn er ein bisschen mehr Power hat, ist das überhaupt kein Problem. Linux Mint 15, Olivia momentan, der Codename oder der Release-Name. Und da kann man dann auch zwischen verschiedenen Oberflächen wählen. Ja. Also man sieht, es ist nicht ganz so einfach, ja, geworden. Und das Problem war eben schon immer der Preis. Schon von der Einführung her ist es teuer gewesen. Ja. Ich meine, der 249er Preismarke ist hört sich gar nicht so schlecht an. Ja. Aber man muss eben bedenken, dass das Gerät auch schon wieder lange auf dem Markt ist und damit eben nicht mehr aktuell. Ja. Die Sicherheit, wie gesagt, gegen Viren und Malware ist halt besonders hoch beim Chrome OS. Einmal, weil eben der Marktanteil auch nicht ganz so hoch ist. Das heißt, die Hauptentwickler von Malware und solchen Viren, die werden eben nicht sich jetzt unbedingt auf das Chrome OS stürzen, vor allem weil das Chrome OS recht sicher ist und da macht es eigentlich kaum Sinn, bei dem Marktanteil momentan überhaupt sowas zu programmieren. Also von daher kann man schon auf der sicheren Seite sein. Ist ja auch kein Nachteil, ja, wenn man ein exklusives System hat. aber ansonsten muss ich sagen, dass Linux auch extrem sicher ist, ja, also die Schadsoftware, die in der Öffentlichkeit tatsächlich und nicht nur in theoretischen Studien, sondern tatsächlich im Umlauf ist extrem gering und ich habe bis dato noch keinen Scanner gebraucht, obwohl es kostenlose Virenscanner natürlich en masse gibt. Das ist kein Problem, aber meiner Meinung nach genauso unnütz wie auf einem Android-Gerät. Wobei, ich muss klar sagen, auf Android gibt's mehr Malware als auf einem normalen Linux-Distribution, um das auch gleich mal klarzustellen. Also, das sind die Sachen. Ihr merkt schon, so ganz erfreulich klingt das alles nicht. Ja, und das ist eben auch ein Grund, denke ich mal, warum eben Chrome OS nicht so eingeschlagen hat, wie ich es ursprünglich vermutet habe. Kein Kampfpreis, ja, großes Angebot von verschiedenen Geräten in Deutschland, ja, ein sehr stark eingeschränktes OS und der Rest, quasi der Todesstoß hat es dann eben gegeben, nachdem eben klar war, dass die Daten in der Cloud nicht mehr sicher sind, dass auch nicht nur in der Cloud, sondern dass auch die Übertragungswege nicht mehr sicher sind, ja, und damit ist das schon ein großes Problem geworden. Ja. Demgegenüber, wie gesagt, die Sicherheit gegenüber Schadsoftware und die Einfachheit in der Bedienung anschalten, loslegen und zack, Das war's. Ja. Wie gesagt, ich denke, da kommen demnächst neue Chromebooks nach Deutschland und dann werden vielleicht die Karten wieder ein bisschen neu gemischt. Momentan würde ich eher empfehlen, trotzdem, dass es ein bisschen mehr Aufwand ist, ja, ein Notebook mit Peppermint OS 4. Und das ist kein Hexenwerk, zum Beispiel das Peppermint OS 4 zu installieren, das geht ruckzuck. Okay drücken und dann läuft das System nach einer Zeit lang nach dem Installieren und fertig. Ja, kein Problem. Ihr werdet überrascht sein, wie einfach heutzutage die Installation von einem Linux-System ist. Gerade dann, wenn man das auf einem Notebook als einziges System installiert und kein Dual-Boot-System macht, da braucht man kaum noch was zu berücksichtigen. Ja, einfach loslegen bei der Installation und dann hat sich die Geschichte. Super. Gut, das war das Thema. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht ganz so zufriedenstellend sein, aber wenn ihr eine klare Antwort eben haben wollt, dann die alternative Notebook mit Peppermint OS 4. Dann komme ich mal zu den News. Wie gesagt, es gab wenig Weltbewegendes, ja. Also vielleicht, dass Samsung hier angekündigt hat, dass ein neuer Exynos 5 Octa-Prozessor auf dem Weg ist. Der nächste Schritt wird eben sein, dass alle 8 Kerne, ja, zur selben Zeit genutzt werden können. Der Chip soll im Quartal 4 kommen, also Ende des Jahres dann. Bisher war es immer so, dass man 4 Cortex A15 Kerne hatten und 4 Cortex A7 Kerne. Die A15 Kerne waren dann eben die, die eingesetzt wurden für die rechenintensiven Aufgaben und die A7 waren die, die für schwächere Aufgaben eingesetzt wurden, auch aus Stromspargründen beispielsweise. Jetzt wird hier quasi frei skaliert bei dem neuen Prozessor und alle 8 Kerne werden zur selben Zeit verfügbar sein, direkt. Und damit hat hier der Octa, der Exynos 5 Octa, also ein deutlicher Vorteil. Und Leute, da wird alles wegbrutzeln, was momentan auf dem Markt ist. Das dürfte als sicher gelten. Und Samsung hat da wieder ein heißes Eisen im Feuer. Ja, hoffen wir, dass die Exynos-Produktion aber jetzt auch langsam mal hochgefahren wird, weil es kann ja nicht sein, dass in einigen Regionen immer noch der Snapdragon 800 verbaut wird, obwohl Samsung hier den Exynos 5 entwickelt hat und hier nicht mit der Produktion nachkommt. Also das finde ich schon sehr, sehr seltsam und ich kann es nur hoffen, weil ansonsten ja, nützt uns die super Leistungsfähigkeit von dem neuen Exynos 5 Octa eben nichts. Ein Google Drive Update kam hier die Woche auch noch an. ja, was ist neu daran? Genau. Also, die Neuigkeiten halten sich da in Grenzen, vor allem die sichtbaren Neuigkeiten. Schade nur, dass Google hier kein vernünftiges Changelog anbietet, ja. Stattdessen heißt's hier nur, mal wieder, ja, Bugfixes and Improvements. Dafür kann man sich nichts kaufen, ja. Aber immerhin werden weitere Sachen verbessert, ja, und, okay. Gut. Dann gab es noch ein, aber immerhin ein verbessertes Holo-Interface, ja, so ein bisschen zumindest, ne? Und es tut sich jedenfalls was. Es ist auch wichtig, ja, gerade bei der Google Drive App, die immer noch ein paar Kleinigkeiten vermissen lässt, ja. Und so eine richtige Sync-Funktion, Folder-Sync, wäre mir dann doch mal ganz lieb, ne? Ja, es sind neue Gerüchte aufgetaucht. Wie gesagt, die Woche, ja, die Woche der Gerüchte, irgendwie immer nach der IFA, ja, aber trotzdem, so ein paar Gerüchte kann man ja mal nachgehen, vor allem, wenn sie interessant und logisch erscheinen. Android 4.4 KitKat und Nexus 5 könnten am 14. Oktober vorgestellt werden. Ich habe ja gesagt, dadurch, dass Android 4.4 die Statue schon bei Google steht, heißt das Betriebssystem ist quasi unmittelbar vor der Veröffentlichung. Und damit so meine Spekulation eben auch das Nexus 5. Weil eben hier erwartet wird, dass jetzt, wo der Name geändert wird, ja, von Jellybean auf KitKat, dass da dann auch ein neues Gerät eingeführt wird, das eben ja auch schon fällig ist, ja, vom Datum her. Das Nexus 5 und auch der Abverkauf hat ja da darauf hingedeutet. Die Änderungen an Android 4 KitKat sollten sich allerdings in Grenzen halten, so die ersten Gerüchte. Und ich möchte da noch einwerfen, ja, es wird keine komplett neue Oberfläche oder kein komplett neues System geben, aber ich teile nicht die Ansicht, ja, die hier von Astroid vertreten wird, dass eben, weil das 4.4 ist und nicht 5.0, dass da nur kleine Änderungen sind. Das halte ich so für nicht plausibel, denn der Name hinten wurde geändert, ja, das heißt von Jellybean auf KitKat, wie gesagt, und da, das deutet darauf hin, dass schon deutliche Veränderungen gemacht werden. Wo die jetzt stattfinden, das ist wieder auf einem anderen Blatt. Ich denke aber, selbst die Features, die jetzt Astroid hier als möglicherweise richtig, ja, gefunden hat oder geäußert hat, dass selbst die ziemlich gut und groß sind. Ja? Also das muss ich schon sagen. Also zunächst mal gibt's, die Firmware soll auch für ältere Geräte verfügbar sein, ja. Also Nexus 4 kann man hundertprozentig sagen. Nexus S, nein, ja, kam ja auch schon die letzte Version nicht. Würde mich jetzt also wundern, wenn das läuft, aber ich lasse mich immer gerne positiv überraschen. Ja. Für das Galaxy Nexus, da ist es jetzt die bange Frage, wird es geben oder nicht? Wenn man der Update-Politik so folgt, müsste es diesmal kein Update geben für das Galaxy Nexus, sondern nur für das Nexus 4. Aber da das jetzt hier so erwähnt wird, wer weiß, vielleicht hat man ja so Glück. Ja. dann Fragmentation-Änderungen. Und jetzt, das hat nichts mit der Fragmentierung zu tun, wie man das so in der Presse hört, immer dieses Geplupper da, sondern Fragments, das sind ja die Teile des ja, der GUI, die eben für zum Beispiel auch das Skalieren verantwortlich sind und für die Adaption von Handy auf Tablet beispielsweise, ja. Und darum geht's auch hier, also das Screen Resizing, ja, von Bildschirminhalten, das soll überarbeitet werden. Da gibt's jetzt Änderungen und das ist schon eine ziemlich große Geschichte. Ich finde, das ist wirklich groß. Also das könnte eine der größten Veränderungen seit Ice Cream Sandwich sein. Ja. Denn hiermit wären ja praktisch alle Programme betroffen, ja, ohne dass die jetzt angepasst wurden. Also da hat Google hoffentlich alles richtig gemacht, ja, schon gibt's da Probleme und Ärger bei den Entwicklern. Dann Updates für Miracast, warum hier Update steht, weiß ich nicht. Miracast ist hier ja gar nicht drin. Vielleicht sind das eben, ist das nur wieder speziell auf die Geräte gemünzt, die Miracast hier beinhalten. Miracast Updates also, dann eine neue Galerie-Visualisierung, ja, das heißt, die Optik der Galerie, beziehungsweise die Art, wie die Picture Gallery hier, ne, aufgebaut wird. Auch das, finde ich, ist schon lange überfällig und ich bin mal gespannt, was sie sich da einfallen gelassen haben. Wie gesagt, es sind noch Gerüchte, also es ist nicht 100% sicher. Ne? New APIs wird's geben, ja, also neue APIs für Animationen. auch hier finde, das finde ich auch ganz, ganz interessant, dass es vielleicht da auch ein paar Möglichkeiten mehr für den Entwickler gibt, die Apps mit den Animationen ein bisschen schöner zu machen. Ja. Dann, auch interessant, das Android Standard Blau soll geändert werden auf eine neue Palettenfarbe. Ja, also das heißt ein neuer Farbton für dieses Blau. Das ist auch eine große Sache, weil eben alle Apps, die eben diese Routine benutzen für dieses Standard Blau von Android, dass die alle auch dann optisch etwas anders da aussehen, wenn auch nur minimal. Ja. Bin mal gespannt, was das im Prinzip bedeutet. Vielleicht war das Blau auch ein bisschen zu dunkel, ja, für die neuen Geräte, oder es wird umgekehrt, vielleicht gibt es jetzt statt eines dunklen Themes ein helles Theme, ja, weil dieses Jellybean ist ja im Prinzip dunkel, ja, also helle Schrift auf dunklem Hintergrund, das sieht man, wenn man zum Beispiel in die Settings geht, vielleicht ändert sich das jetzt, ja, und damit müsste auch das Blau angepasst werden, wenn das zum Beispiel zu hell ist, das Blau, ja, dann wird es darauf hindeuten, dass es hier ein helleres Theme gibt. Ist es zu dunkel, könnte es einfach nur ein sowas wie ein Bugfix sein, dass man gesagt hat, na, das ist ein bisschen zu dunkel für dieses dunkle Thema. Theme. Ja, also, das könnte vielleicht sein. New Notification Widgets, ja, neue Benachrichtigungswidget, auch das ist sicherlich interessant, wenn man die Benachrichtigung eben nicht nur oben in der Leiste haben will, sondern eben auch unten, beziehungsweise das ist unklar, was jetzt damit gemeint ist, dass vielleicht auch Widgets in dem Sinne Anzeigeflächen in der Notification Bar damit gemeint sind. Also müssen wir ein bisschen abwarten, ja, aber so, man kann da schon vielleicht ein bisschen, ja, so Spucke im Mund schon sammeln, ja, die einem langsam so rausläuft neben an der Seite. Ja, HTC One und das S4, beide die Google-Edition, ja, die bekommen jetzt das Update, JWR 66Y-Update. Die Nexus-User müssten es schon haben, beziehungsweise die haben es schon, ja. Und zwar wird da eben, wie ich auch schon vor zwei Sendungen vermutet habe, so lange ist es nämlich schon für die Nexus-User draußen, da geht es um die um den Zufallsgenerator, ja, der da drin ist, und da war ja ein kleiner Bug, das heißt, das war nicht sicher genug, die Schlüssel, die da bei der Encryption beispielsweise erstellt wurden, weil eben der Zufallszahlengenerator eben nicht wirklich Zufallszahlen geliefert hat. Ja, zumindest nicht zufällig genug. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber die Zufallszahlen sind ein wichtiger Bestandteil für jede Verschlüsselung. Ja, wenn die Zahlen nicht zufällig genug sind, dann kann die Verschlüsselung unter Umständen sogar geknackt werden. Ja. Und deswegen war dieses Update sehr, sehr wichtig. Ja, sehr, sehr wichtig. Umso erstaunlicher ist es, dass es ein bisschen lange gedauert hat, bis das kam. Ne? Aber immerhin, jetzt ist es da. Da muss übrigens auch HTC für seine Sense-Telefone mal jetzt ein bisschen in die Gänge kommen, genauso wie Samsung Galaxy, wie die Galaxy-Modelle von Samsung. Also auf meinem Tablet ist beispielsweise da noch nichts angekommen. Ich möchte eigentlich auch bei meinen älteren Geräten, ja, hier gern dieses Problem gefixt haben. Ja. Falls, und das weiß man eben nicht, Samsung nicht sein eigener Zufallszahlengenerator benutzt. Ein neuer Bravia-Stick von Sony. Er soll gestern vorgestellt worden sein. Ich habe aber leider im Internet noch nichts Genaues darüber gefunden. Deswegen, ich kann nur am Rande was sagen. Es soll wohl eine Konkurrenz zu dem Chromecast sein, ist aber ein Google TV Stick eigentlich, Google TV. Ja? Spricht ja aber nichts, sagen wir, das ist ja nicht schlecht, ja, weil im Prinzip kann das Google TV ja mehr als der Chromecast, und wenn dann entsprechende Funktionen nachgerüstet sind, dann ist es ja gut. Dieser Smart Stick oder Sony Bravia Stick Die können dann an das TV-Gerät angeschlossen werden, ja. Unklar ist, ob man das auch an ein an andere Geräte anschließen kann. Offenbar nicht, denn man braucht wohl einen neuen Bravia TV von Sony, um diesen Stick nutzen zu können. Das wäre natürlich überhaupt keine Konkurrenz dann natürlich mehr zum Chromecast. Aber ich kann mir es nicht vorstellen, dass das Sony gerade gezeigt hat mit der Linse Q10 oder QX10, dass sie darauf bedacht sind, auch für andere Android-Geräte und sogar für iPhone das Ganze kompatibel zu machen. Ja, also warum sollten sie sich da hier auf den Bravia TV hier fahren und keine anderen Geräte unterstützen, zumal das Ganze über HDMI angeschlossen wird. Ja. Gut, ich bleibe auf jeden Fall dran an dem Thema, weil gerade die Sticks sind ja natürlich wieder äußerst interessant jetzt geworden nach dem Chromecast, weil es in Deutschland ja auch gar keinen Chromecast gibt. Ja, ich habe momentan liebäuglich mit dem Raspberry Pi, ja, ein kleiner Linux-basierter Stick, der auch einen HDMI-Anschluss hat und ein vollwertiger Computer darstellt, der programmiert werden kann. Also das ist momentan sehr, sehr verführerisch. Ja. Kostet auch, glaube ich, unter 50 Euro. Eine Hiobsbotschaft kam für die Mitarbeiter bei HTC in Amerika. Und jetzt würde ich ganz, ganz hellhörig werden. Ja. Ich habe ja schon gesagt, dass HTC offenbar mit dem HTC One, obwohl alle darüber sprechen, nicht genug Verkaufszahlen erreichen konnte, schon Stückzahlen erreichen konnte. Das war, wie ich von Anfang an gesagt habe, wohl da deswegen der Fall, weil HTC gar nicht genug liefern konnte, wie am Anfang gefragt wurde. Jetzt hat natürlich auch die Nachfrage zurückgelassen, ja, weil es ja immer wieder neue Geräte auf dem Markt gibt, zum Beispiel das S4. Und das scheint jetzt langsam Auswirkungen zu haben. Ja. 20% der Belegschaft von HTC America, HTC America, werden entlassen. So sieht's aus. 20%. Das ist schon ein herber Schlag für HTC in Amerika. Und angeblich wird das getan, um die Firma zu kanalisieren und zu optimieren. Das heißt, auf reinem Deutsch, ja, reinem Deutsch so ein Blödsinn. Das heißt auf Deutsch eigentlich nur, dass die Firma Kosten sparen muss, weil sie kurz vorm Untergang steht. Wohlgemerkt, das zählt jetzt nur für die Außenstelle USA. Ja. Und da muss man auch gucken, dass es auch schon einigermaßen getrennt ist. Aber dennoch macht einem das Angst. Ja. Weiß HTC geht's überhaupt nicht gut. Ja, da braucht man nur mal den Aktienkurs anzugucken. Es gab schon vorher Umstellungen weltweit, auch in der Hauptregion, also in der Hauptzentrale sozusagen bei HTC. Und nun diese Nachricht. Also langsam mache ich mir wirklich Gedanken. Schade eigentlich, ja, schade. Aber ja, ich kann's. Natürlich kann man im Nachhinein immer ein paar Sachen sagen, wo das oder das schuld wäre, aber ob das jetzt wirklich der Fall ist, das weiß man dann im Endeffekt auch nicht. Deswegen statt Schuldzuweisung, ja, was kann man machen jetzt, ne? Optimierung ist zwar, wie du so schön sagen, ne, Kanalisierung, Optimierung kann helfen, ja, wenn man es wirklich macht und richtig macht. Aber jetzt wurden zum Beispiel schon wieder neue Modelle vorgestellt, HTC, ja, wo man dann auch wieder sagt, das Ganze von wegen ein Telefon, eine Firma, ein Telefon, ja, ist schon wieder bla bla gewesen, ja, jetzt kommt die Desire 300, Desire 600, und ich finde, das ist ein Problem, dass hier keine klare Richtlinie gibt. Entweder macht man für jeden ein Gerät, ja, wie eben Samsung, für alle Anwendungsmöglichkeiten macht man da ein Gerät ein mit einem Mini-Bildschirm mit 2,8 Zoll bis zu einem riesigen Schirm mit 6,3 Zoll. Ja. Oder man macht wirklich ein ultimatives Gerät und geht eben den Weg, den Apple gegangen ist. Ja, ein Telefon, ja, one handy to rule them all oder so, ja. wobei, das würde natürlich jetzt auch wieder dagegen sprechen, weil die haben ja jetzt auch den Plastikbomber rausgebracht bei Apple, ne, der leider viel zu teuer ist. Aber es ist schon mal eine Abkehr von dem einen Telefon, ja. Ich weiß es nicht, ja. Also wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich auch schon in irgendeiner Marketingabteilung arbeiten, ja, von den Firmen. Aber es ist schon traurig momentan. Ich hoffe, dass sich da noch was tut, weil HTC könnte wirklich hier doch stärker vertreten sein, finde ich. Also ich hätte nichts dagegen. Ja. Ich finde es gut, wenn HTC und andere Firmen auch ein großes Stück vom Kuchen abkriegen, dass nicht eine Firma wieder alles dominiert. Momentan ist es eben Samsung. Und ich habe nichts gegen Samsung, aber Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt, und fördert Innovationen. Ja, Enttäuschung auch bei Motorola. 100.000 Moto X pro Woche, das ist zu wenig. Selbst Nexus-Geräte wurden mehr verkauft, wo man doch immer gesagt hat, ja, die Nexus-Reihe ist nur für Developers und so weiter, nur für die Freaks und für die Geeks, ja. Scheinbar ist es nicht so. Scheinbar hat eben die Nexus-Reihe da sehr viel normale Kundschaft gezogen. Und das Moto X bleibt jetzt weit hinter den Erwartungen zurück. Ja, 100.000 pro Woche, das heißt also pro Monat nur 400.000 Geräte verlassen die Fabrik und das ist zu wenig. Ja. Ich würde jetzt gern sagen, das hat damit zu tun, weil mit dem Made in USA kann man eben keinen mehr hinter einem Gartenzaun hervorlocken, ja, wegen den ganzen Skandalen momentan. Aber das wäre falsch, weil das Moto X gibt es nur in den USA und in den USA kann man mit Made in USA sehr wohl noch Leute hinterm Ofen hervorlocken. Ja, da sind die ganz stolz drauf. Ja. Ein amerikanisches Telefon, dass die Teile natürlich alle auch aus China kommen, das ist egal. Ne? Hauptsache, es wird zusammengesetzt in den USA. Aber das scheint trotzdem nicht zu reichen. Und das, obwohl eine unglaubliche Marketing-Schlacht stattfindet in den USA. Verrückte Werbung. So viel Werbung wurde noch niemals für ein Nexus-Gerät gemacht. Ja, das schreibt auch hier das Google Watch Blog. Wenn nicht auszudenken, wenn die so eine Werbekampagne gefahren hätten für das Nexus, ja, weltweit, dann wären die Verkaufszahlen des Nexus ja noch weiter in die Höhe geschossen. Wobei es gab ja bis zuletzt Lieferschwierigkeiten mit dem Nexus 4. Ja, also die Nachfrage war immer sehr, sehr hoch. Also da wäre es auch sinnlos gewesen, da noch weiter Werbung zu machen. Die hätten ja gar nicht mehr verkaufen können. Ne? Aber hier Werbekampagne, 500 Millionen Dollar lässt sich Google diese Werbekampagne kosten und es läuft nicht, es kommt nicht in die Gänge. Was ist da los? Ja. Und das, so leid es mir tut, aber ich muss mal wieder sagen, ich habe es ja gleich gesagt. Ja. Mit Midrange kann man heute niemand ködern. Ja, mag sein, dass es für viele ausreichend wäre, aber die Leute wollen Power, die wollen die neueste Hightech. Größer, höher, weiter, ja, mehr Ausdauer und vor allem, ja, technische Daten, bis der Arzt kommt. Das ist das, was die Leute wollen, ganz klar. Ja, und das ist das Moto X nicht. Das Moto X ist ein gutes Mid-Range-Telefon. Und Mid-Range will keiner mehr. Tut mir leid. Mid-Range, das nimmt man nur noch, wenn es nichts anderes beim Vertrag gerade zugibt, ja. Es ist so. Da drohnen nebendran die Handys mit Leistungsdaten, wo man sich die Hände vor den Kopf hält, ja. Das Nexus 4 ist besser. Viel viel besser als das Moto X von den Leistungsdaten, kostet aber, Moment, jetzt sag ich nichts falsch, sagt, doch, kostet noch nicht mal die Hälfte von dem, was das Moto X kostet. Ja, dann braucht man sich doch nicht zu wundern. Die Leute sind doch auch nicht auf den Kopf gefallen. Warum sollten die etwas holen, was schlechter ist von den Leistungsdaten her, wenn es etwas gibt, was besser ist? Ja, und noch weniger kostet. Und dann liegen die Teile neben den Samsung Galaxy S3 und auch den S4, ja. Und ich habe deswegen auch extra das S3 dazu gesagt, weil genau die Leute, die eben sagen, na ja, die Leistungsdaten, ja, sind nicht so wichtig. Gut, für die wird das Moto X dann eben durchaus interessant sein, ja. Und dann liegt nebendran das S3, ja, das trotzdem noch ein bisschen bessere Leistungsdaten hat, aber billiger ist, ja. Und dann einmal Samsung S3, oh ja, das habe ich schon mal gehört, ja. Es soll ja gar nicht schlecht sein. Zack. Und dann ist das S3 in der Tüte und nicht das Moto X. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass es so deutlich ausfällt, also ich hätte schon gedacht, dass da wesentlich mehr Moto X verkauft werden. Vor allem am Anfang hätte ich da schon die Millionengrenze pro Monat auf jeden Fall fallen sehen und vielleicht sogar zum Erscheinungsdatum hier noch also ausverkauft direkt. Ja. Aber das ist nicht der Fall. Und das scheint auch denen momentan sehr viel Kopfzerbrechen zu machen. Und jetzt hoffen die natürlich alle auf Weihnachten. Und da werden wir mal sehen, ob da vielleicht dann das Moto X ein bisschen aufholen kann. Ich glaub's nicht. Dann, letzte Woche habe ich gesagt, meine Meinung, warum eben Microsoft Nokia gekauft hat, ist, dass eben Nokia mit dem Gedanken gespielt hat, ein Android-Gerät herauszubringen, sobald eben die Verträge ausgelaufen werden mit Microsoft. Und das konnte natürlich Microsoft nicht zulassen, hat deswegen Nokia gekauft. Damit die nicht ihren einzigen großen Hardware-Hersteller, der die Plattform zumindest noch wie ein klein wenig vom Untergang bewahren kann, ja, dass der nicht auch noch weg ist, schon wäre das ein Todesstoß gewesen. Und genau das war offenbar auch passiert, denn funktionsfähige Lumia-Geräte hat es bei Nokia intern schon gegeben. Die sind schon entwickelt worden, es war alles bereit. Wenn der Vertrag ausgelaufen wäre, wären diese Nokia-Smartphones mit Android innerhalb kürzester Zeit auf den Markt gekommen. Und das hätte Nokia gerettet, aber das konnte eben Microsoft nicht zulassen. Ziemlich traurig das Ganze, dass diese Nokia-Geräte jetzt nie rauskommen. Das würde aber auch erklären, warum verschiedene Ex-Mitarbeiter von Nokia ein eigenes Unternehmen gründen wollen, nämlich Nukia. Und das habe ich auch letzte Woche gesagt. Und vielleicht haben die Möglichkeit, dieses funktionierende System zu nutzen. Ja, da weiß ich nicht, was eben jetzt da wie da der Status ist. Möglicherweise haben da einige Entwickler noch Rechte dran, ja, oder Nokia war eben daran interessiert. Ich weiß es nicht genau, wie das aussieht. Vielleicht können die da aber Teile rüber retten. Das Know-how ist jedenfalls vorhanden, weil es ja schon ein funktionierendes Nokia Lumia mit Android gab. Ja, und die wurden eben schon bei Nokia intern getestet. Und das bedeutet eben, dass es durchaus eine realistische Möglichkeit gibt, dass es Nokia-ähnliche Telefone jetzt bald von einer anderen Firma gibt mit Android drauf. Ja, gut. Also Vermutung bestätigt. Ja, Mythos plausible. Ja, würden jetzt die Mythbusters sagen. Ne? Nochmal HTC in China. Was geht ab. Ja, ich habe ja gesagt, dass HTC offenbar in China sich von Android verabschieden will. Und das könnte jetzt auch hier ein Hinweis sein, dass das genau richtig ist, was die Gerüchte besagt haben. Denn eine komplett neue UI ist aufgetaucht. Ja, die könnte zwar immer noch auf Android basieren, ja, aber so wie das aussieht, ja, ist es eher eine Abwandlung von Sense, und da wäre es durchaus plausibel, dass auch hier, ja, das System eben gewechselt wird, so wie es angekündigt war und das Gerücht stimmt. Natürlich könnte es auch ein Android-Klon sein, der da unten drunter läuft, wie eben zum Beispiel bei dem Kindle Fire, das aber nichts mehr mit Google und mit dem normalen Android zu tun hat und das dann quasi ein richtiger Fork ist von Android weg zu einem HTC Sense Betriebssystem sozusagen. Ja. Andere behaupten aber, dass das eben dann ein ganz anderes System ist, das nichts mehr mit Android zu tun hat. Ja. Wäre durchaus möglich, denn wenn man sich das Sense anguckt, hat das ja auch schon nichts mehr mit Android optisch zu tun. Da fällt es eigentlich gar nicht großartig auf den normalen Benutzern, wenn jetzt unten drunter was anderes werkelt. Und warum nicht, ja? Ein Linux-Kernel selbst aus einer Distribution nehmen, das traue ich den Entwickler von HTC durchaus zu. Dann sind sie vollständig unabhängig von Google in China. Und ich denke, da steckt auch da was dahinter, dass eben Original-Android-Oberflächen in China eher, also Kerne meine ich jetzt, eher unbeliebt sind und die setzen lieber auf Forks, ja, so wie eben zum Beispiel das, wo jetzt auch dieser Hugo Barra hingegangen ist, das MyUI beispielsweise. Ja. Gut, dann Google testet NFC-Password-Tokens, ja, um die Passwörter abzuschaffen. Das ist nur teilweise erfreulich momentan. Die Frage ist, wie sicher ist das System? Kann das umgangen werden? Gibt es einen Master NFC, ja, der dann Verschlüsselung umgeht? Im Prinzip wird auf dem Token nur ein besonders langes Passwort sein, das man eben dann mit dem Handy auslesen kann. Ich hoffe, da gibt's auch mehrere Sicherheitsmechanismen, die verhindern, dass man mit anderen Geräten das Passwort auslesen kann, beispielsweise im Vorbeigehen, ja, mit dem NFC. Da muss also auch einiges gemacht werden. Hintergrund ist der, man könnte zum Beispiel an seinem Schlüssel so ein NFC-Tag haben, mit dem das Gerät entsperrt wird. Ja, also einfach dann der Tag wupp, da dran halten. Ja, das könnte man auch an seine Uhr quasi dran machen oder irgendwo an seinen Rucksack oder sonst irgendwo. Und dann zack, könnte man das entsperren, ohne dass man eben ein Passwort eingeben muss. Vorteil ist, die Passwörter könnten sehr, sehr lang sein, die quasi dann elektronisch in dem NFC-Gerät übertragen werden, die Schlüssel. Ja. Was weiß ich, könnten theoretisch ein Kilobyte groß sein, ja, und da hätte man dann, oder was weiß ich, 100 Kilobyte, ja, von mir aus auch noch weiter. Also, die Übertragung muss natürlich schnell gehen, gut, ja, aber das wäre also schon eine interessante Geschichte, ja. 65.553 Bit Schlüssel, ja, das wäre ein super Passwort, das könnte so schnell nicht geknackt werden, aber wäre in Millisekunden übertragen, zack, ja, also was will man mehr, und damit könnte man das sehr, sehr schön absichern. Ob das so sicher ist, das ist natürlich die Frage. Gut wäre es noch an einem anderen Standpunkt, wenn das System wirklich abgesichert ist. Das möchte ich aber eben jetzt noch bezweifeln, weil es da wieder sicherlich Restriktionen gibt und die NSA anklopft und sagt, ja, aber wir wollen die Telefone auch entschlüsseln können, ansonsten dürft ihr das nicht verbauen, ja, ansonsten seid ihr Landesverräter oder so, ja, nicht lachen, Leute, das ist so, das ist wirklich traurig, aber so läuft es momentan ab, ja, unglaublich ist das. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie was macht Google, was kann Google machen, wenn das sicher ist und da die NSA nicht dazwischen funkt, ja, dann wäre das ganz gut. Vor allem, weil man nämlich eins machen könnte. Da hoffe ich, dass es geht. Man könnte sich eine Kopie erstellen von dem NFC-Schlüssel. Ja, eine Kopie, mit dem man eben das Handy auch entsperren kann. Das lässt man daheim oder an einem sicheren Ort, safe, Bankschließfach oder sonst irgendwo. Ja. Und wenn man dann irgendwo hingeht, wie in Ländern wie zum Beispiel Großbritannien, die einem zwingen können, ja, zwingen können, mit Inhaftierung das Passwort rauszugeben, dann könnte man vielleicht diesen NFC-Chip einfach zerstören, ja, quasi, und könnte dann selbst nicht mehr an das Gerät rein dann kann man auch kein Passwort mehr verraten, ja. Und dann kann man relativ unauffällig zerstören, ja, elektronisch sowie physikalisch, ja. Und dann könnte man selbst nicht mehr rein in das Gerät und so könnte man auch nicht mal haftbar gemacht werden für das, dass man das Passwort nicht verrät, weil man kann es ja gar nicht mehr verraten, so wie man es vergisst. Ja. Was soll man da machen? Vergessen ist vergessen, ja. Du kannst auch nicht den Verstand reinprügeln. Muss nur glaubhaft sein, dass man es vergessen hat. Also das wäre eine Sache und aber genau deswegen denke ich eben, dass da irgendwo was eingebaut wird, dass man das dann eben doch entschließen kann, dass die Grenzer dorthin gehen können, einfach was dranhalten. Oh, so, guck mal, das Handy ist auf. Ja, so. Neues Play Store Design habe ich heute gesehen. Ja, ich habe meinen Augen nicht getraut. Normalerweise bin ich immer froh, wenn alles überarbeitet wird, aber ehrlich gesagt, das Webdesign, wohl gesagt, das Webdesign vom Play Store ist momentan grausam. Echt grausam. Wenn man sich mal die Icons anguckt, ich drücke da jetzt mal auf Apps, so. Jetzt gucke ich mal die Icons an, wenn man in den App Store geht, ja, also in den richtigen App Store. App Store, das habe ich jetzt nicht gesagt, ja. Also in dem Bereich von Google Play für die Android-Apps. So, jetzt soll ich es richtig sagen. Das sind die die Icons alle nach rechts versetzt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das hier nur an meinem Firefox. Ja, ich kann ja mal schnell gucken. Aber das sieht grausam aus, Leute. Das ist Horror. Wir hatten sich sowas einfallen lassen. Dann ist auch die Schrift, der Name quasi von die Namen von den Apps, da ist die Schrift jetzt mittlerweile so groß geworden. So, ich tippe hier gerade mal im Chrome auf. Ja, also auf dem Chrome sehen die Icons richtig aus. Ja, das sind die nicht nach rechts verschoben. Allerdings bleibt das Problem mit der Schrift, dass man eigentlich nur noch ein paar Zeichen vom Namen erkennen kann. Ja, also bei Finanzen 100 B und das Ö ist schon kaum noch zu erkennen und das war's dann. Das geht so nicht, ja. Da muss man dann hier auf mit der Maus auf den Namen gehen und dann kriegt man im Tooltip das angezeigt. Funktioniert aber auch nicht immer. Ja, dann kriegt man einen kompletten Namen angezeigt oder man muss gleich auf die App draufdrücken und dann wird eben die Seite geöffnet von der App. Also das finde ich nicht gut. Google macht in letzter Zeit immer mehr Sachen, wo Firefox auch nicht mehr richtig funktioniert. Etwas Unglaubliches ist auch passiert, und zwar vor ein paar Tagen hat das noch funktioniert. Ja. Und das Google Plus Fotos, ja, das hat ja immer eine Edit-Funktion gehabt. Die war auf einmal weg. Jetzt ist sie wieder da. Hab das gleich wieder ausprobiert, weil ich die Funktion eigentlich häufig benutze. Und dann auf einmal, gestern wollte ich das benutzen und dann kommt die Meldung, dass die Edit-Funktion nur noch mit Google Chrome läuft. Nur noch mit dem Chrome-Browser. Also langsam finde ich das nicht mehr schön, was Google hier treibt. Und wenn die Firefox aufs Abstellgleis schieben wollen, dann wird's haarisch. Aber für Google, zumindest von meiner Seite aus, denn bei mir ist die Wahl der Software, die ich benutze, wesentlich wichtiger als die Dienste, die ich benutze. Und dann kann ich auch zum anderen Dienst gehen. Das geht ganz ruckzuck bei mir. Ich habe keine Verpflichtungen. Ich kann ruckzuck jeden Dienst benutzen, den ich möchte. Ja, da habe ich Glück gehabt. Ne? Und das ist schon ziemlich heftig, was da los ist. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das irgendwas mit dem Flash-Plugin zu tun hat. Ich habe aber ein Flash-Plugin installiert für den Firefox und erwarte ich dann auch, dass es da funktioniert. Ja. Also das finde ich echt mies, was da momentan abgeht. Gut, das war's dann von den News. Ich bleibe auf jeden Fall auch an diesem Google Plus Foto-Thema dran und Play Store Design, dass man das wieder vernünftig im Firefox angucken kann. Seit dem NSA-Skandal ist natürlich der Chrome bei mir nicht mehr Browser erster Wahl. Aber unabhängig davon, man sollte den User nicht bevormunden, was hier funktioniert und was nicht. Und Wenn Google haben möchte, dass man sagt, okay, wer Google nutzen will, dann braucht er den Google Browser, dann kann ich nur sagen, dann kann ich Google nicht mehr benutzen. Ja, und zwar nichts mehr von denen. Das wäre schade, weil die Google Services sind eben noch gut für öffentliche Daten, wie zum Beispiel eben Google Plus Fotos. Die veröffentlichen alle hier bei Google Plus beziehungsweise bei in der Google Foto App eben. Google Foto ist eben, es ist ja schwierig heute. Ja. Das würde ich auch gerne weiterhin tun, ja, weil das eine der besten sind, wenn nicht überhaupt die beste. Aber ich kann auch zu Flickr gehen, meine Fotos, meine Public-Fotos da hochladen. Die bieten mir 1 Terabyte Speicher kostenlos. Und bei Google Plus Fotos sind es nur 10 Gigabyte. Also da würde ich schon mal ein bisschen anfangen, kleinere Brötchen zu backen bei Google. Sonst ja, wird das nichts mehr. Gut, dann komme ich jetzt zu der Community. Ich guck gerade mal, ob noch eine Community-Nachricht reinkam auf Google Plus, weil bisher kam nämlich nur eine rein und dabei ging es um Apps für Tankstellen, ja, um zu sehen, wie die Preise für bei den Tankstellen ist, weil ihr wisst ja, jetzt ist es Pflicht, dass die Preise von den Tankstellen gemeldet wird an eine zentrale Stelle. Aber ja, wie kommt man jetzt da denn dran? Und bisher gab es ja nur Communities, die quasi selbstständig, wo man selbstständig als User die Preise melden musste und dann wurden die eingetragen. Das war aber immer blöd, weil meistens waren die Preise total veraltet. Ja, und ich hoffe, dass es dann irgendwann möglich ist, hier frei zuzugreifen auf die Daten, die da gesammelt werden von den Preisen von den Tankstellen und da dann eben das per App abzufragen. Das wäre eine super Geschichte. Ja. Und da hat der Stefan auch geschrieben, ein Bericht auf Heise, Tank-Apps mit aktuelleren Benzinpreisen. Ja. Und da geht es nämlich hier um den Start der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, die ist gestartet. Und da gibt es jetzt eben beispielsweise mehr Tanken, Clever Tanken, ja, auch vom ADAC gibt es eine App dafür und einen Spritpreismonitor. Offenbar können die jetzt auch diese Daten benutzen und damit aktuell sein auch. Und das heißt, die Apps haben wieder mehr an Sinn gewonnen. Ich habe ja mal, ich glaube, das war sogar mal App der Woche, bei mehr mit mehrtanken.de war das, glaube ich. Ja, mehrtanken war die App. Oder war es Clevertanken? Ich weiß nicht mehr genau. Schon sehr lange her. Und die waren wirklich gut. Da habe ich auch früher immer Preise gemeldet. Das ist jetzt halt nicht mehr erforderlich. Und das freut einem natürlich, dass dann die Preise ziemlich aktuell sind. Ja, Wahnsinn. Ob das dann letztendlich was bringt, wird sich erst herausstellen. Ja, überhaupt diese ganze Aktion ist ja schon wieder in Frage gestellt, weil die Leute Angst haben, dass dann die Tankstellen untereinander natürlich auch die Preise vergleichen können. Können die ja nicht verbieten, diese App zu benutzen und dann entsprechend gleich auch ihre Preise zu erhöhen. So dass wir bald dann einheitliche Preise haben, die dann immer hoch sind. Ja. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass mal einer ausscheren will und sagt, na okay, ich will jetzt hier, dass die Leute da reinkommen. Ja, vielleicht kauft auch der ein oder andere ein paar Brötchen. Ne? Dann mache ich dann Geld damit. Und machen dann eben trotzdem einen Preis, der niedriger ist. Was geht da draußen mit den Hunden ab? Die kriegen ja einen Nervenzusammenbruch. Entschuldigung, Leute. Also draußen auf der Straße gibt es gerade ein paar kleine Kläffer Nervenzusammenbruch. Nein, ich habe das nicht gesagt, ich liebe Hunde. Denke ich, ist das, muss man ja schon mal abwarten, wie sich das entwickelt, ob das wirklich gut oder schlecht für die Leute sind, die da wirklich was tanken wollen. So, eine Nachricht kam noch rein von der Community, und zwar auch vom Stefan. Ich tue das jetzt einfach mal sagen, ohne dass ich jetzt den Hintergrund weiß, ich habe das noch nicht mal durchgelesen. Hat er mal einen Beitrag geschickt, Google Pay Store, bezahlen bedeutet nicht besitzen. Der Beitrag ist auf guli.com, der unabhängige IT- und Tech-Kanal, nennt er sich ja. Ich meine, lustiger Name, Guli. Gibt es schon Ewigkeiten. Ne? Und gehen die darauf ein hier mit dem Google Play Store, dass eben nach der Preissenkung vom Nexus 4 Versandprobleme aufgetaucht sind, dass eben bereits bezahlte Produkte von Google oder laut Google eben schon auf dem Weg sind, aber der Paketversand, offenbar UPS, kann da keine Eingänge davon feststellen. Das heißt, da wird momentan wohl die Fragen gestellt, wo sind denn die Geräte? Kann Google liefern? Haben die geliefert? Was ist los? Haben die am Ende vielleicht sogar zu viele verkauft, wo sie gar nicht hatten? Ja, da ist natürlich jetzt ein riesen Fragenzeichen dahinter. UPS jedenfalls sagt, die haben keine Geräte bekommen zum Versand von Google, und im Google Play Store ist dann eben die Nachricht zu melden, doch es wurden die Geräte bereits verschickt und sind auf dem Weg. Ja, das ist sehr, sehr seltsam. Und also im Artikel sind auch die entsprechenden Bestellnummern eingegrenzt, ja, wo das der Fall ist. Und man weiß, vielleicht geht am Schluss noch eine Gutschrift raus und man bekommt gar keinen Nexus 4 mehr, weil es gar keine mehr gibt. Ja, das wäre natürlich ein ziemlich, das wäre wirklich ein Verkaufsgau. Es wäre aber nicht der erste beim Nexus 4. Ich sag mir nur, der Anfang, der Start, Verkaufsstart vom Nexus 4, das war ja die reinste Katastrophe. Und auch weiterhin gab es dann eben immer wieder Probleme beim beim Verkauf quasi der Geräte, weil eben nicht genug vorrätig waren, immer mal wieder dann das ein oder die ein oder andere Version eben vom Markt genommen werden musste, ja, kurzzeitig. Also, das ist natürlich super ärgerlich. Ich hoffe, dass sich das dann noch als Missverständnis heraustut, herauskristallisiert, und dass das dann eben noch ausgeliefert wird und jeder seinen Nexus bekommt. So, jetzt ist die Stunde doch schon wieder voll. Ja, ich sag immer, es wird wahrscheinlich nicht so lang werden, aber dann quatsche ich immer, dass mir hier die Stimmbänder flattern. Ja. Ich bin halt ein richtiger, Rettstande, ja, Quatschstande hier. App der Woche, Disneys App. Ja, das Disney-App-Angebot momentan als Ganzes habe ich mal genommen. Ja. Gleich vorneweg, die Programme sind an etwas, sind an ein etwas jüngeres Publikum gerichtet, die meisten jedenfalls, ja. Sind zum Beispiel solche Puzzle, interaktive Puzzle, die man zusammensetzen kann, ja, oder auch Read and Race, also da, ja, ist es ach, wirklich, wie gesagt, wirklich für die jüngere Gesellschaft, sage ich mal, aber trotzdem denke ich, dass es mal wert ist, auch da ein paar Apps in App der Woche reinzusagen. Ich mache eben das Ganze, diese ganze Aktion als App der Woche, weil ist zwar keine App im Prinzip, aber die Aktion der Woche. Ich finde es ganz gut. Die Apps kosten alle so um die 75 Cent. Ja. Und Paint mit Mickey Paint, ja, Mickey's Paint and Play ist zum Beispiel auch für 75 Cent zu bekommen. Ja. Und warum nicht, ja? Ich meine, das sind wirklich ein paar schöne Sachen dabei, wenn man vielleicht Hardcore-Fan ist von dem einen oder anderen, ja. Da gibt's zum Beispiel auch die Mickey's Spooky Night, ja. Halloween, das nächste Halloween kommt bald, ja. Also das wäre zum Beispiel was, jetzt für 76 Cent das zu holen. Werde ich vielleicht sogar nachher noch tun. Warum denn nicht, ne? Und was noch? Wreck-It Ralph Storybook. Ja, das ist auch wieder, ja, für die Kleinen, aber Wreck-It Ralph ja auch, ja, schon fast Kultstatus. Ne? Winnie the Pooh Puzzlebook, ach, das ist gar nicht mal so schlecht. Und ja, da könnt ihr mal für euch oder für die Väter oder Mütter, ja, die könnten auch immer hier einen kleinen Gefallen tun. Ja, muss nicht immer, die App der Woche muss nicht immer vor allem selbst sein, ne? Mobile Observatory habe ich aber dann doch noch als Schmankerl. Ich wollte euch dann doch nicht ohne eine klassische App der Woche hier entlassen. Ja. Mobile Observatory Astronomy nennt sich das Ganze. Und das ist eine App, die hat wirklich gute Wertungen zurecht bekommen. 4,7 von 5, ja, wohlgemerkt. Das ist damit eine der bestbewertesten App überhaupt. Was ist das also ein virtuelles Planetarium, wenn man so will, ein virtuelles Observatorium, um sich eben den Sternenhimmel genau anzuschauen? Ja, wenn ihr die Sendung aufmerksam verfolgt, dann wisst ihr, das ist nicht das erste. Da gab es zum Beispiel Starchart oder auch das Google Sky, was aber eingestellt wurde jetzt offiziell. Das war eben auch schon sowas in der Richtung. Aber das hier hat zusätzlich zu der Ansicht eben von den Sternbildern von den Sternen, Planeten und so weiter, auch noch mehr. Und zwar ein, ich möchte fast sagen, so ein Journal, wo Ereignisse eben aufgeführt sind, beispielsweise solche Mond- und Merkur-Conjunctions, wie man so schön sagt, ja, also wo es dann zum Beispiel am Merkur vor den Mond schiebt, wenn man das beobachten kann, oder zum Beispiel Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse und so weiter und so weiter. Das kann man da hier schön in einem quasi im Journal sehen, und somit ist man immer aktuell über die astronomischen Ereignisse informiert, ja. Dann kann man auch noch andere Ansichten sehen, wie zum Beispiel hier Ansicht des Sonnensystems mit verschiedenen Planetoiden und auch Kometen, die sich gerade im Umlauf befinden, und vor allem auch, wo sie sich befinden. Ja, und das ist wirklich eine tolle Sache, und das habe ich auch so noch nie gesehen, dass man hier quasi die Kometen direkt eingeblendet sieht, wo die gerade sind. Und da kann man dann mal so wieder so richtig schwitzen, wenn man sieht, dass gerade einer mal wieder ganz knapp vor der Erde vorbeischrammt. Passiert ziemlich oft, aber ja, nur einige schaffen es dann in die Nachrichten, ja. Also insgesamt, Skyview gibt's, ein Live-View gibt's eben, ja, eine Ansicht vom Sonnensystem mit den Objekten eben, dann die Objekte selbst kann man nochmal aufgelistet sehen, Ereignisse, die Events, die ich eben schon angesprochen habe, ja, dann auch die genauen Daten zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und so weiter und so weiter, Mondphasen, die Mond- und Sonnenfinsternisse, ja, auch quasi allgemeines über das Solarsystem, ja, das Ganze kann man auch in einer Favoritenliste noch festlegen, ja, und das ja, es ist schon super, ja, da steckt ziemlich viel Arbeit dahinter, ein empfohlenes Ereignis beziehungsweise ein empfohlenes Objekt für die Nacht, ja, das man zum Beispiel besonders gut anschauen kann gerade. Das ist auch eine tolle Sache, wenn man mal wieder vom Teleskop sitzt, ja, und denkt, ach Mensch, was könnte ich denn jetzt hier fotografieren, beobachten, ja, und dann kann man sich hier dann mal inspirieren. Also ich glaube, so kommt, dass das passiert. Aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen Hobby-Astronom oder der jetzt gerade mal in den Himmel gucken will und was Interessantes sehen will, vielleicht ist das ja gar nicht mal schlecht. Also es ist umfangreich, das Programm, und sehr ausgeklügelt, und es sind auch sehr viele Informationen zu den einzelnen Objekten abrufbar, richtig viele auch vernünftige Informationen, und das Ganze kostet 3,99 €. Für jeden Hobbyastronom ist das ein Witz, aber auch für Astronomie Interessierte, die sollten sich vielleicht mal darüber Gedanken machen. Das wäre jedenfalls die ultimative App momentan, die es zu dem Thema gibt, meiner Meinung nach. Und entsprechend ist auch die Feature-Liste ziemlich lang. Jo, Leute, das war's dann heute wieder vom Uncast. Und wie immer, ja, wenn ihr Fragen, Anregungen und Informationen habt, ja, oder auch Kritik, dann könnt ihr die loswerden und auf Google Plus die Uncast-Community einfach oben die Uncast-Community suchen. Und ihr könnt das Ganze auch als Mail schicken, mir. rio@zenetcast.com rio@zenetcast.com mit yryo@zenetcast.com. Dafür gibt's auch einen GPG-Key. Bitte nutzt den, ja, nutzt diesen GPG-Key. Wenn ihr mir eine Nachricht schickt, könnt ihr das dann verschlüsseln mit meinem Public Key. Ja, die ganzen Links und Informationen findet ihr auf uncast.zenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steif. Bis nächste Woche. Tschüss.